Und dies sind die Israeliten nach ihrer Anzahl, die Familienhäupter, die Anführer der Tausendschaften und der Hundertschaften und ihre Amtleute, die dem Könige dienten in allen Angelegenheiten der Abteilungen, die Monat für Monat alle Monate des Jahres hindurch antraten und abzogen, jede Abteilung in der Stärke von 24.000 Mann. Die erste Abteilung, im ersten Monate, befehligte Jasobim, der Sohn Sabdils, und zu seiner Abteilung gehörten 24.000. Er gehörte zu den Nachkommen Peres und war das Oberhaupt aller Heerführer im ersten Monat. Die Abteilung des zweiten Monats befehligte Eliasar, der Sohn Dode, der Ahohiter, und seine Abteilung befehligte Miklot, der Oberaufseher, und zu seiner Abteilung gehörten 24.000. Der Anführer des dritten Heeres, für den dritten Monat, war Benaja, der Sohn des Priesters Jojada, als Oberhaupt, und zu seiner Abteilung gehörten 24.000. Dieser Benaja war der Held unter den 30 und die 30 und seine Abteilung befehligte sein Sohn Amisabad. Der vierte, für den vierten Monat, war Asahel, der Bruder Joabs, und nach ihm sein Sohn Sebadia, und zu seiner Abteilung gehörten 24.000. Der fünfte, für den fünften Monat, war der oberste Samhut, der Jisrahiter, und zu seiner Abteilung gehörten 24.000. Der sechste, für den sechsten Monat, war Ira, der Sohn des Ikes von Tekoa, und zu seiner Abteilung gehörten 24.000. Der siebente, für den siebenten Monat, war Hiles, der Peloniter, aus den Ephraimiten, und zu seiner Abteilung gehörten 24.000. Der achte, für den achten Monat, war Sibbeschai, der Husatiter, aus den Serahitern, und zu seiner Abteilung gehörten 24.000. Der neunte, für den neunten Monat, war Abisa von Anatot, aus den Benjaminiten, und zu seiner Abteilung gehörten 24.000. Der zehnte, für den zehnten Monat, war Maharai von Netofa, aus den Serahitern, und zu seiner Abteilung gehörten 24.000. Der elfte, für den elften Monat, war Benaja von Piraton, aus den Ephraimiten, und zu seiner Abteilung gehörten 24.000. Der zwölfte, für den zwölften Monat, war Heldai von Netofa, aus dem Geschlecht Otnils, und zu seiner Abteilung gehörten 24.000. Und über die Stämme Israels waren gesetzt, von den Rubeniten war Fürst, Elisa, der Sohn Sichris, von den Simeoniten Sephatja, der Sohn Machas, von Levi Hasabja, der Sohn Kemuels, von Aaron Zadok, von Juda Elihu, einer der Brüder Davids, von Issachar Omri, der Sohn Michaels, von Sebulon Jismaja, der Sohn Obadjas, von Naphtali Jerimot, der Sohn Asriels, von den Ephraimiten Hosea, der Sohn Asasjas, vom halben Stamme Manasse Joel, der Sohn Pedajas, für den halben Stamm Manasse Ingilit, Ido. Der Sohn Zacharias, von Benjamin Jasiel, der Sohn Abnas, von den Azarel, der Sohn Jerohams. Das sind die Fürsten der Stämme Israels. Aber die Anzahl derer, die unter 20 Jahre alt waren, ließ David nicht aufnehmen, denn Jahwe hatte verheißen, die Israeliten so zahlreich zu machen, wie die Sterne am Himmel. Job, der Sohn Zeruias, hatte mit der Zählung begonnen, war aber nicht damit zu Ende gekommen, denn es erging deshalb ein Gotteszorn über Israel, und die Zahl ward unter die Zahlen in der Geschichte des Königs David nicht aufgenommen. Die Vorräte des Königs beaufsichtigte Asmavet, der Sohn Adiels, und die Vorräte auf dem Felde, in den Städten, Dörfern und Türmen Jonathan, der Sohn Usias. Die Feldarbeiter, die den Acker besorgten, beaufsichtigte Esri, der Sohn Kelubs, die Weinberge Simai von Rama, was sich in den Weinbergen an Weinvorräten befand, Sabdi, der Siefmitter, die Ölbäume und Maulbeerfeigen, die sich in der Niederung befanden, Baal-Hanan von Gada, die Ölvorräte Jos. Die Rinder, die in der Saronebene weideten, beaufsichtigte der Saroniter Sitrai, die Rinder in den Tälern Safat, der Sohn Adli, die Kamele der Ismeliter Obil, die Eselinnen der Meronotiter Jedeja, das Kleinvieh der Hagriter Jasis. Diese alle waren Oberbeamte über das Eigentum des Königs David. Jonathan aber, der Oheim Davids, ein einsichtiger und schriftkundiger Mann, war Rat, Jehiel, der Sohn Hachmonis, war bei den Söhnen des Königs. Ahithophel war königlicher Rat, und Husai, der Akiter, war der Freund des Königs. Nach Ahithophel aber war es Jojada, der Sohn Benajas, und Abjata. Und Job war der Feldhauptmann des Königs.